Zeit für einen Klopsikast. Ja, ich sitze hier gerade inmitten sehr vieler Abfälle und Überbleibsel von Dingen, die ich brauchte, um dein Hochzeitstagsgeschenk zu machen. Und bin jetzt auch schon ein ganzes Stück weitergekommen und ich frage mich, ob dir das wohl gefällt und ich hoffe es sehr. Jedenfalls hat es mich sehr viel Mühe gekostet und das ist ja, das ist doch schon etwas. Ja, nun. Ansonsten war der Tag heute echt ganz schön anstrengend. Ich musste ganz viel arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich seelisch dafür geschaffen bin, fürs Arbeitsleben. Vermutlich eher nicht. Vermutlich bin ich mehr so ein Nassauer. Ich weiß, du hast schon lange gewusst, aber irgendwie deprimiert mich das, dass man morgens aus dem Haus geht und erst abends um 6:30 oder 7 heimkommt und dann nur noch ganz wenig Zeit hat. Aber vermutlich deprimiert sich noch viel mehr, weil ich überhaupt keine Zeit mehr mit dir habe, weil so gerne will ich doch Zeit mit dir haben. Wenn ich schon keine Zeit habe, dann will ich die wenige Zeit wenigstens mit dir. Aber vermutlich wird das dann so sein, wenn ich nächstes Jahr nach Kiel ziehe. Weil dann muss ich in der Apotheke arbeiten. Und danach habe ich aber wenigstens Zeit mit dir. Das ist sehr schön. Denn niemand mag es, keine Zeit miteinander zu haben. Aber am Wochenende haben wir ja Zeit miteinander. Ich bin so froh, dass das klappt. Ah, das ist so schön, so schön. So wunder, wunder, wunderschön. Das ist gut. Denn wir gehören schließlich zusammen. Und dann können wir ein bisschen wieder Kiel unsicher machen. Und ich fahre auch erst relativ spät am Sonntag. Ich muss halt echt früher schlafen. So ein müder Klops bin ich. Ich habe morgen den ganzen Tag Arbeit. Habe ich ein bisschen Angst davor. Aber nun, willst du machen, machst du nix. Ich muss jetzt gleich noch ein paar Bilder für Schottland zusammensuchen, von Schottland zusammensuchen, für den Kalender für meine Mutter. Und dann schauen wir mal, ob das ein hübsches Geschenk wird. Ich hoffe es sehr, denn ich habe mir echt, echt, echt viele schöne Bilder so insgesamt rausgesucht und muss da jetzt noch diese Vorauswahl treffen. Aber eigentlich sollte das der Mutter gefallen. So viele Geschenke, so viele Geschenke. Ich mag das ja zu schenken. Ich weiß, ich rede gerade ein bisschen wirr. Ich bin vermutlich im Schenkungsdelir. Aber es ist einfach schön, wenn man mal was halbwegs fertig kriegt und dann so sich viel Mühe damit gemacht hat. Deswegen, ich sag jetzt noch was Kluges hinten dran, damit das nicht so wirr rüberkommt, was ich hier rede. Sowas wie die Hydroxamsäurereaktion findet folgendermaßen statt. Man hat eine Carbonsäure oder einen Carbonsäureester und setzt ihn um mit Thionylchlorid. Thionylchlorid macht daraus ein Carbonsäurechlorid. Warum ist das besser, weil es reaktiver ist? Warum ist das reaktiver? Weil die Abgangsgruppe, HCl in diesem Fall, eine bessere und stabilere Gruppe ist als ROCl. Und deswegen ist das energetisch begünstigt. Wenn das jedenfalls passiert ist, dann kann man Hydroxylamin anfügen. Und mit diesem Hydroxylamin gibt es ein 3:1 Chelat, was auch immer, Komplex. So, guck mal, jetzt habe ich super klug geklungen. Und damit beende ich auch dieses kleine Spektakel hier. Ganz viel Liebe!